Hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Podcast, die große Pause. Genau, mit der Pausenaufsicht Felix und mir, dem Nils. Dem einzig wahren Nils, genau. Wir heißen die große Pause. Weil und euch herzlich willkommen. Willkommen in der Einleitungshölle. Wir heißen die große Pause, weil wir einen Podcast produzieren wollen, der in etwa eine halbe Stunde lang geht, sodass man den bequem in der Pause hören kann, wenn man die Schnauze voll hat von seinen Freunden, Kommilitonen, ja. Ehefrauen, Ehemännern, Kollegen, Kommilitonen, Großeltern, Haustieren. Ja. Die Bagger, diese Liste dann, noch ewig weiterführen. Dann packt ihr euch einfach eure Kopfhörer rein und hört euch ein bisschen an, was wir hier zu erzählen haben. Und behauptet, es wäre ein Hörbuch. Genau. So, behauptet, es wäre was Wichtiges für die Uni. Denn wir richten uns auch. Was? Uni? Ja, wieso nicht Uni? Doch, ich habe nur gesagt. Okay. Gut, also man merkt überhaupt nicht, dass wir etwas unerfahren sind in diesem Fach. Im Prinzip haben wir jetzt praktisch schon Expertise, weil wir eine ganze Folge aufgenommen haben. Und sie dann unfreiwillig gelöscht haben. Also wir haben leider schon eine halbe Stunde eine Folge aufgenommen und sie wurde, das mit dem Verarbeiten hat nicht funktioniert, deswegen mussten wir jetzt einen zweiten Versuch starten. Genau. Aber für unsere Fans, hi Kati, an dieser Stelle ist natürlich keine Zeit zu teuer. Ja. Genau. Was machen wir hier in diesem Podcast? Wir wollen ein bisschen über das Lehramtsstudium reden, unter anderem. Alles, was damit zusammenhängt. Auch mal so ein bisschen einen Blick über den Tellerrand wagen. Auch mal den Blick über den Tellerrand wagen, genau. Wir sind nämlich in einer vielleicht besonderen Position in unserem Studiengang. Wir studieren nämlich Grundschullehramt und da sind nicht so viele Männer. Wir sind in einer Randgruppe der Gesellschaft tatsächlich. Wir sind in einer Randgruppe, wir werden auch auf der Straße manchmal beleidigt, von wildfremden Menschen angespuckt, manchmal auch von Tieren im Zoo angesprungen. Ja. Das sind alles Dinge, die uns passieren. Aber damit kommen wir zurecht. Haben wir uns dran gewöhnt. Die zwei Jahre, die wir das jetzt schon tun, die füllen uns mit geballter Expertise, muss man so sagen. Ja, also nicht nur mit Expertise, sondern auch mit Profession. Ja. Man kann davon wirklich mit Fug und Recht behaupten, wir haben absolut keinen Plan. Aber wir bringen viel Berufserfahrung mit. Ja. Wir haben durch die vielen Worte, die wir benutzen, scheint das manchmal aber so, als ob wir unglaubliches Wissen haben. Das ist der Trick von Hausarbeiten. Man schreibt einfach eine Seite immer das Gleiche und gibt es ab und sagt, das soll ich bin, so. Also an sich, meine Hausarbeiten bestehen auch zu 50% aus Füllwörtern. Zum Beispiel Schülerinnen und Schüler. Ja, genau. Ich schreibe das immer aus. Das. Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen. Genau. Lehrerinnen und Lehrer. Ja. Genau, das sind Dinge, die wir schreiben. Ja, wir machen diesen Podcast für Lehramtsstudenten, aber auch für alle anderen Studierende. Das kann sich jeder anhören. Das kann sich auch der 0815 BWLer anhören, aber tut er vielleicht nicht. BWL Justus kann sich das auch anhören, natürlich. Genau. Gar kein Problem. Ist vielleicht nicht sein Interessengebiet, aber ist ja nicht so schlimm. Genau. Darum soll es gehen. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt schon den zweiten Podcast machen. Aber gut. Also, wir freuen uns auch sehr, dass du eingeschaltet hast. Also danke, Kati, dass du, danke, dass du dabei bist. Nils, erzähl doch mal von dir. Wer bist du eigentlich, dass du unsere Zuhörer schon mal ein Bild Dass ich meine, ein einen Podcast machen zu können. Ich würde mich jetzt einfach mal als den Standardstudenten bezeichnen. Wir sind beide in den 20ern. In den 1920er Jahren gefangen. Wir ziehen uns auch so an und wir haben auch keine technischen Geräte. Wir nehmen das gerade mit einem Grammophon auf. Genau. Wir kratzen unsere Stimmen praktisch in die Schallplatte hinein. Ja, genau. Nein. Wir sind um die 20 Jahre alt. Der eine ist älter, der andere nicht. Das findet ihr raus, wenn ihr unseren Podcast weiterhört. Das streuen wir immer so ein bisschen. Wir machen auch mal eine Geburtstagsfolge. Ja, bestimmt, denke ich. Bestimmt machen wir eine Geburtstagsfolge. In einer Folge lesen wir auch unser Vorstrafenregister vor. Das wird die kürzeste Folge übrigens. Genau, damit ihr uns richtig kennenlernt. Nee, wir hängen meistens auf dem Campus rum und wenn wir da nicht rumhängen, dann hängen wir in den Studentenclubs rum. Denn als männliche Lehramtsstudenten haben wir natürlich soziale Verpflichtungen. Wir müssen die uns. Man nur als männliches, die man nur als Mann hat, oder was? Ja. Also es sollen nur Männer in Clubs gehen, Frauen nicht, oder was? Das hast du jetzt gesagt. Das habe ich gesagt. Ja. Okay, das hast du nicht so gemeint. Nein, natürlich nicht. Ja. Wir versuchen uns da so ein bisschen zu integrieren in dieses Gewusel hier. Ja, also übrigens, wir befinden uns im wunderschönen Rostock. Ja, ja. Das sollte man vielleicht dazu sagen für die Leute, ja, die uns aus anderen Städten zuhören. Für die, die uns nicht kennen. Für die, die uns nicht kennen, weil ja. Es werden zwar erstmal nur Leute auf den Link klicken, die uns kennen, aber egal. Ja, wir sind in Rostock, wir gehen gerne in den Studentenkeller, wir studieren hier, haben dabei viel Spaß, ja, sind mäßig beliebt. Na, aber die Studenten, die Dozenten, die... Ja, bei den Dozenten, also, ja, toll. Bei den Dozenten haben wir, glaube ich, einen ziemlich hohen Stellenwert. Bei den Dozenten haben wir schon irgendwo einen Stein im Brett. Ja. Aber ich habe auch tatsächlich den Eindruck, dass man manchmal beliebter ist, dadurch, dass man überhaupt ein Junge ist. Nee, ganz ehrlich, also... Ja, auf jeden Fall. Man hat den Eindruck. Weil wir sind rar. Wir sind... Muss man so sagen. Wir sind richtig... Richtig. Also wenn wir in unserem Jahrgang, wenn wir 10 Männer sind, dann ist das aufgerundet. Ja. Und dann ist man natürlich so, wieso wirklich, wir sind die letzten Einhörner. Wir sind die letzten Einhörner. Ja. Es gibt nicht mehr viele von unserer Sorte, nee. Aber wir finden es, eigentlich fänden wir es cooler, wenn wir noch ein paar mehr wären. Auf diesem Weg, das ist natürlich auch so ein bisschen Propaganda, die wir jetzt betreiben. Ein bisschen, bisschen Werbung auch für junge Leute. Also wenn jetzt irgendwelche 12-11-Klässler das hören und dann sagen die sich, oh, das sind aber zwei richtig lässige Leute, dann denken die sich vielleicht auch so, oh, ich möchte genauso werden, ich möchte auch Grundschullehramt studieren. Ja gut, genau. Also dein Propagandabegriff ist aber auch ein bisschen dehnbar, ne? Naja, gut. Wir wollen natürlich nicht nur Werbung machen für diesen Studiengang. Nee, wir zeigen auch die Schattenseiten. Wir zeigen auch die Schattenseiten. Wir üben Sozialkritik. Wir haben einen Bildungsauftrag. Wir wollen natürlich euch an unserer Profession und Expertise teilhaben lassen. Ja. Werden euch Tipps und Tricks geben, wie man mit Kindern nicht umgehen sollte. Lasst euch nicht davon abschrecken, wenn wir mal mit Fachbegriffen um uns werfen, mit Wörtern wie Piaget. Oder Wörtern wie Piaget. Zum Beispiel Wörter wie Piaget. Ja. Genau. Oder Piaget ist eine altdeutsche Apfelsorte, die auf man jeden Fall. Die Kinder gerne in der Schule essen. Ja. Das wissen viele nicht. So haben wir das gelernt. Genau. Nein, natürlich nicht. Vielleicht werden wir auch über den ein oder anderen Aspekt unseres Studiums, inhaltlichen Aspekt, später nochmal zu sprechen kommen. Von daher ist unser Podcast eigentlich auch, finde ich, sehr gut für Eltern geeignet. Ja. Weil es ist ein pädagogischer Podcast. Pädagogische Podcast. Damit dann haben wir auf jeden Fall schon mal die Kategorie bei iTunes gedeckt. Wir packen uns in die Bildungssparte. Wir sind bei iTunes? Ja. Cool. Natürlich nicht. Man kann uns, kostet pro Folge 10 Euro. Ja. Ja, da sind wir auch am Punkt, ne? Also, warum machen wir das überhaupt? Natürlich, erstens wegen des Geldes. Also. Das ist immer der primäre Aspekt hier bei diesem Podcast. Aber nein, wir haben natürlich Genau, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Volvic Wasser. Hashtag finde deinen Vulkan. Ja. Und dazu auch von Tio Tortilla. Jetzt auf Ihr Magenamt vorzulesen. Es gibt auch noch anderes Wasser. Es gibt auch noch Wasser von Hella und aus muss der ich, Leitung. Das muss ich alles rausschneiden. Was? Quatsch. Nein, natürlich nicht. Nee, wir haben ganz viel Langeweile und gute Laune. Ja, vor allem ist es geht uns ja vor allem um euch. Ja. Um euch als unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. So kann man auch einen Podcast füllen, indem man alle Worte gendert. Das definitiv. Sogar definitiv. In der Hausarbeit kannst du auch einen Podcast füllen mit gegenderten Worten. Nee. Also wir beide, wir planen natürlich auch dann demnächst im dicken Benz vor die Seminare vorzufahren, damit wir wirklich schön das Klischee des Ökopädagogen widerlegen können. Genau. Da kommen wir nämlich auch zu unserem heutigen Thema. Unser heutiges Thema sind Klischees. Klischees gegenüber Grundschulpädagogen. Ja. Und da haben wir schon einige kennengelernt. Da haben wir uns Dutzende ausgesucht. Wir haben uns wirklich Dutzende. Also man wird, wie gesagt, man wird auf offener Straße darauf angesprochen. Ja. Es ist nicht immer schön. Manchmal wird man tatsächlich auch mit Mit einem gehässigen Lächeln. Ach, Grundschullehrer. Ja. Ja, das muss ja auch jemand machen. Ja, wie süß, dass das genau. Auch du das machst. Ja, es wird sich gern über uns lustig gemacht. Ja. Aber ich meine, wir machen uns auch über uns selber lustig. Aber ich meine, man kann ja über alles Witze machen. Kannst ja über jeden Studiengang Witze machen. Ja. Ist ja okay. Und wir wollen heute mal ein bisschen über Klischees sprechen. Und das erste Klischee, genau, zum Thema Mercedes-Benz fahren. Es gibt manchmal dieses Klischee, dass Grundschullehrerinnen alle so Ökopädagogen sind. Mhm. Was meinst du dazu? Na, also primär ist das ja so, dass die Leute dann sagen, oh, ihr benutzt nur recyceltes Papier und eure Buntstifte. Und Rückseiten. Ja, nur, von den also Blättern. Genau, ihr benutzt praktisch auch die Rückseite. Ganz oft benutzen wir auch die Rückseite von Klarsichtfolien, denn das ist einfach umweltschonender. Ja, genau. Und wir tragen alle auch Rastas und haben lange Haare und kommen barfuß in die Uni. Aber lange Haare haben tatsächlich viele bei uns. Weil, ja, aber nee, das müssen wir komplett widerlegen. Also, es gibt bestimmt einige von uns, die auch mal die Grünen wählen oder so. Aber, also ich würde mich jetzt nicht als Öko bezeichnen. Ich bin da, glaube ich, ich trenne zwar den Müll, aber ja. In behalte ich und behalte ich nicht, ja. So trenne ich meinen Müll auch. Der Rest wird verbrannt. Also. Der Rest wird, ja, wird verbrannt. Also wir haben hinterm Haushalt so ein Krematorium. Nee, wie heißt das? Müllverbrennung, genau. Ja. Nee, das müssen wir ganz klar widerlegen. Genau, also da, dem Punkt, da sind wir uns einig. Ja. Öko, das nicht ist so aber richtig. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die Leute da sitzen in der Vorlesung und sich irgendwie Tischdeckchen häkeln oder so, ja. Und damit irgendwie Baumwoll socken, wobei doch, ich sitze schon mit selbstgestrickten Socken. Sie flechten schon in sich der Vorlesung. Manchmal die Haare, aber das hat, glaube ich, andere Vorzüge. Genau, und ja. Wie gesagt, es gibt tatsächlich auch Kommilitonen, die warum mit dem Auto zur Uni kommen und nicht Straßenbahn fahren. Also und das, obwohl sie 100 Meter vom Seminargebäude entfernt wohnen. Aber apropos Haare flechten. Wieso flechtet man sich die Haare? Sag ich dir, damit man da ein bisschen Ordnung reinbekommt. Ordnung ist das halbe Leben. Und Ordnung sollte natürlich auch in der Federtasche herrschen. Genau. Damit kommen wir zum nächsten Thema. Ja. Die Stifte müssen sortiert sein. Wow, Überleitung des Jahres. Ja, auf jeden Fall. Nee, wir Grundschulstudenten, wir haben natürlich alle Buntstifte mit. Also erstmal alle Farben und natürlich auch alle Sorten. Also wir haben diese klassischen Holzstifte, wir haben aber auch Wachsmalstifte, wir haben verschiedene Kugelschreiber, Kreide, Fineliner, Kreide, Filzer, wir haben Pinsel dabei. Edding, auch in jeder Farbe. Gelber Edding und so, natürlich haben wir alles da. Ja. Und die benutzen wir auch regelmäßig, immer. Also wir malen praktisch alles voll, wir malen uns sogar selbst gerne gegenseitig an. Ja, wenn wir zum Beispiel Aufzeichnungen in der Vorlesung machen, jeder Buchstabe eine andere Farbe. Wenn wir zum Beispiel, wenn wir wir benutzen für alles eine eigene Farbe, wir haben auch für jeden. Du kannst mal erzählen, was du in der Mathe-Klausur unterstrichen hast. Nils unterstreicht in Klausuren Wörter. Ja, aber das hat folgenden Hintergrund. wenn die Dozenten praktisch 100, 200 Klausuren, wir sind nicht mehr ganz so viele in unserem Jahrgang, aber wenn die diese Klausuren alle kontrollieren müssen, dann möchte ich denen einfach eine Hilfestellung geben, indem ich praktisch die prägnantesten Aspekte, die ich aufgeschrieben habe, in meinen Schachtel setzen, indem ich die praktisch unterstreiche. Und dann können die Dozenten praktisch sehen, oh, aha, das und das und das hat er erwähnt. Das steht auch in meinem Erwartungsbogen. In meinem Erwartungsbogen. Kriegt er volle Punktzahl. Und dann, weißt du, während die sich praktisch durch alle anderen Klausuren quälen, sehen die praktisch bei mir schon so da. Und dafür braucht man auch. Ja, gut, Nils, aber du bist halt auch der Einzige, der nicht verstanden hat, dass wir Stichpunkte schreiben dürfen. ich schmück halt die Dinge gern aus, ne? Und deshalb, auf der einen Seite habe ich dann so 12 Seiten, die ich bei 2 Aufgaben abgebe. Auf der anderen Seite sind aber auch nur 3 Wörter markiert, die wirklich relevant sind. Dazwischen schreibt der Gedicht. Ja, genau. Malt gerne Sachen darauf. Wir haben tatsächlich gehört, dass im ersten paar Semester mussten wir noch Mathe-Hausaufgaben abgeben. Und ich habe tatsächlich von dem Korrekturteam gehört, dass da einige Leute von uns Robben und Tiere reingemacht haben. Wirklich, habe ich echt gehört. Fand ich total süß irgendwie. Also auch so dann wahrscheinlich, wenn man nicht weiter wusste, einfach irgendwas gemalt. Das fand ich irgendwie süß. Genau. Aber also an sich kann man schon so grob sagen, dieses Klischee bestätigt sich. Also wir beide nicht so, aber geballt der Rest. Ich habe 4 Farben. Ja gut, ich habe nur 2. Aber der Rest von unserem Studiengang, die haben wirklich den halben, also mindestens so einen Baum dann praktisch in der Federtasche. Naja, die Buntstifte sind ja aus Holz dann. Und so viele Buntstifte, wie die dann mit haben. Deswegen haut das auch mit dem Öko nicht hin. Nee, ja, der ganze Regenwald wird abgeholzt für diese Buntstifte. Das ist mal ziemlich witzig in der Mathevorlesung gewesen, wenn die Dozentin praktisch alles an die Tafel geschrieben hat. Sie wechselt die Farbe der Kreide und man hört es einheitlich im Vorlesungssaal klackern. Ja, stimmt, genau das. Weil die ganzen Leute ihre Stifte wechseln. In allen anderen Studiengängen würde sich niemand drum interessieren, so, aber bei uns alle, das muss alles schön buntfarbig sein. Genau. Das stimmt halt schon so. Man muss sagen, das ist ein Klischee, was wir vielleicht jetzt gerade auch erst etabliert haben, aber es ist was dran. Aber das Ding ist auch, wofür braucht man denn Stifte? Für Mandalas. Das fiel mir gerade spontan ein. Es stand auch nicht auf dem Flipchart neben mir. Ja, Mandalas malen ist sehr verbreitet. Ist ja diese Annahme, dass wir das Mandala-Studium. Ich denke, das ist auch. Damit werden wir am meisten konfrontiert. Genau, mit Mandalas. Aber man muss auch sagen, es stimmt. Es stimmt zu 100%. Wir haben im ersten Semester haben wir eine Vorlesung Einführung in die Mandala-Kunde. Ja. Da lernen wir alles über die Geschichte von Mandalas, über die Techniken, die Stile, die verschiedenen Künstler. In so verschiedenen Ländern auch, die da gezeigt werden. Also ethnografische, unterschiedliche Perspektiven, auch mal ein bisschen Interpretation und so. Dann gibt es parallel dazu ein Seminar, das heißt Einführung in die Grundfarben. Da lernen wir dann in den ersten 4 Stunden lernen wir Blau kennen, in den nächsten 4 Stunden Gelb und dann Rot. Und wir dürfen aber noch nicht die Farben mischen, weil das wäre ein bisschen zu krass. Wir lernen erstmal ein bisschen, wie malt man grob Formen aus und dann geht's weiter. Und im zweiten Semester lernen wir dann halt auch noch die Mischfarben, also Violett und Grün und Orange. Schattierungen kommen auch dazu. Schattierungen kommen dann so langsam im dritten Semester, werden die etabliert, bis dann im vierten Semester auch dreidimensionale Mandalas ausgemalt werden. Ja. Pastellfarben werden verwendet. Da freue ich mich auch echt schon drauf, muss ich sagen. Wir sind im vierten Semester schon durch, aber stimmt. Ja, genau. Also das von daher, das Klischee stimmt zu 100%. Aber man muss auch sagen, es ist wirklich knallhart. Also gerade dann auch so der Übergang vom ersten zum zweiten Semester. Da haben wir viele gute Leute auch verloren, muss ich sagen. Da ist auch der ein oder andere Stift einfach aus nervlichem Druck zusammengebrochen. Auf jeden Fall. Einfach zerbrochen. Also von wirklich 200 Leuten, da mussten echt Dutzende gehen, weil die haben einfach über den Rand gemalt. Einfach übergemalt. Und dann kriegt man praktisch die Exmatrikulation direkt vorgelegt. Dann kann man mit dem Wachsmalstift noch unterschreiben. Und dann ist man raus. Ja, genau. Damit haben wir auch damals unsere Geburtsurkunde. Nein, genau. Nee, aber die Immatrikulation habe ich auch mit Wachsmalstift unterschrieben. Die war online. Ja, ich habe. Du hast. Da, wo du herkommst, gibt es doch kein Internet. Genau, da habe ich. Nee, aber weil wir gerade bei Stiften sind, basteln. Basteln ist ja echt auch so ein großes Thema bei uns. Ja, man muss dazu sagen, also Plakate zum Beispiel, Plakate gestalten, da wird auch gern gebastelt. Also bei unseren Plakaten werden tatsächlich auch Federn aufgeklebt, Moosgummi und Körperteile. Körperteile, Arme. Aus Versehen. Wir hatten mal eins zum Thema Nasen, da haben wir einfach unsere Nasen abgenommen und also darauf geklebt. Meine Nase wurde da 1:1 praktisch draufgezeichnet auf das A1-Plakat. Die hat da gerade so draufgepasst. Nee, aber also Plakate, wirklich, da hatten wir auch eine Hochzeit, würde ich jetzt so sagen. Da hatten wir auch eine Hochzeit. Da haben wir auch mal ein schönes Plakat zum Thema Hausaufgaben entworfen. Ja. Und jetzt können die... So ein Anti-Plakat. Jetzt können die Didaktiker wieder gut zuhören. Hier gibt es was zu lernen. Es war ein Plakat, wir sollten ein Plakat gestalten zum Thema, wie gestaltet man richtig Hausaufgaben. Da haben wir ein Arbeitsblatt, da haben wir einen Text bekommen, standen dann Richtlinien drin. So, dann haben wir aber ein Anti-Plakat daraus gemacht. Weil wir hätten halt einfach diesen Zettel an die Tafel kleben können, aber das war uns zu blöd. Ja. Deswegen haben wir einfach Anti-Plakat gemacht und geschrieben, wie man Hausaufgaben nicht stellt. Da haben wir zum Beispiel drauf geschrieben, Hausaufgaben sollte man aus Prinzip immer aus Strafe stellen und auch generell immer, egal was ansteht. Man darf die Kinder auf gar keinen Fall an Langzeithausaufgaben erinnern. Und sie wirklich auch über die Sommerferien, also aufgeben, damit die Kinder was zu tun haben. Über die Sommerferien möglichst methodisch einseitig. Ja. Das sind Sachen, die sind wichtig. Ne? Ganz, ganz viel Wiederholung. Immer dieselben Aufgaben. Genau, also keine Progression. Genau. Damit sich das auch wirklich alles einprägt. Das ist wirklich sehr wichtig. Genau, auch gut, würde ich meinen, war unser Plakat zu der Kindheit bei den Atzen. Ja, also ursprünglich sollte es Kindheit bei den Azteken werden, aber wir haben uns leider verschrieben. Das wurde daraus Kindheit bei den Atzen. Seitdem haben wir uns die Regel auferlegt, ein Rechtschreibfehler pro Plakat kann man machen. Ja, ist gerade noch so tolerant. ist tolerierbar. Ist noch so tolerant. mehr wird dann wirklich schwierig. Das ist auch ein bisschen peinlich. Also so ein Rechtschreibfehler, da muss man wirklich schon zu stehen auch. Ja, da wurden auch schon Leute für exmatrikuliert bei uns. Ja, definitiv. Und ja, ein Klischee gibt es noch, so ein bisschen vielleicht, dass Grundschullehramtsstudenten eher verspielt, vielleicht kindlich manchmal orientiert sind. So. Doch, ja. Und also manchmal kommt auch wirklich das Kind in uns noch hoch. Also ich muss sagen, das kann ich aber absolut widerlegen. Ich finde es als... Ja? Als 21-Jähriger finde ich es absolut legitim, 5-mal die Woche ins Bällebad zu gehen. Ich weiß gar nicht, wo das Problem jetzt ist. Ich verstehe, also ja, stimmt. Bei uns sind auch tatsächlich viele am ersten Unitag noch mit einer Schultüte, einer Zuckertüte in die Uni gekommen. Das ist auch so ein Problem. So haben wir auch ganz viele Kommilitonen verloren. Wir haben wirklich in der ersten Woche haben wir Verstecken gespielt. Und ein Viertel haben wir nicht gefunden. Ja, in den Mathe-Seminaren haben wir auch immer Eckenrechnen gespielt und Bankrücken. Ja, das hat es tatsächlich. Wir haben auch tatsächlich, also jetzt ehrlich, wir haben ja auch mal in einer Vorlesung, da warst du, ich weiß nicht, ob du da warst, da haben wir Bingo gespielt. Da war ich nicht. Da haben wir Bingo gespielt. Ja. Und wir sind ganz schön ausgerastet. Und wir haben auch wirklich alle mitgespielt und das voll ernsthaft betrieben. Das war schon putzig. Aber was wir zum Beispiel schon gemacht haben in Deutsch, haben wir mal 2 Vorlesungen Bilderbücher gelesen. Also es war eigentlich eine Lesung sozusagen. Ja. Das war wirklich... Die Dozentin hat... ziemlich gut. Genau, das war ziemlich cool. Die Dozentin hat dann einen ganzen Stapel Kinderbücher mitgebracht und dann gesagt, ja, lest mal. Und dann haben wir uns da hingesetzt und irgendwie uns gegenseitig vorgelesen. Wir, Nils und ich, haben auch noch selber was vorgelesen. Ja, also wenn wir was können... Wir können ja nicht viel. Atmen ist gerade so drin. Aber vorlesen, da müssen wir uns mal selbst auf die Schulter klopfen. Das haben wir drauf. Ja, wir haben uns gerade selbst auf die Schulter geklopft. Ja. Das heute beim Praktikum habe ich gelernt, dass wenn man was ganz besonders toll gemacht hat, klopft man sich selbst auf die Brust. Oh. Ja. Da. Na, besser als ins Gesicht. Sag ich mal so, ne? Super toll. Hast du gut gemacht. Baff! In die Fresse. Blaues Auge. Nein, nein, wir sind ja hier nicht bei den Assis. Was bei den Atzen. Bei den Atzen. Wir sind nicht bei den Atzen. Ja, genau. Das waren so einige Klischees, die wir aus unserem Studiengang kennen, mit denen wir tagtäglich konfrontiert werden. Wir haben sie ein bisschen widerlegt. Wir haben es erörtert, das Problem. Ja. Und ich Das war's. Inhaltlich war das jetzt erstmal, damit sind wir eigentlich auch schon, kommen wir zum Ende. Genau, oder? Das Problem ist halt nur, dass wir jetzt noch uns 5 Minuten vorgenommen haben. Das wir heißt. Jetzt noch 5 Minuten. Ja, jetzt können wir noch 5 Minuten über die Auswirkungen. Oh, aber jetzt können wir nochmal so ein bisschen um das Rahmenprogramm unseres Podcasts nochmal so ein bisschen ansprechen. Das ist jetzt so die erste Folge, sag ich mal, ne? Wir müssen uns selbst noch ein bisschen austesten, so gucken, wo wollen wir hin? Wo stehen wir? Ja, es ist, also es ist halt wirklich unser erstes Mal und ich sag mal, wir haben schon 25 Minuten durchgehalten. Ja, theoretisch haben wir ja auch schon einen ganzen Podcast aufgezeichnet, aber wie gesagt. Das haben wir jetzt schon dreimal gesagt. da war die Technik wirklich gnadenlos und hat alles gelöscht. Ja. Nee, also dieser Podcast, den laden wir auf Tumblr hoch, weil das die einzige Website in diesem ganzen freien Internet ist, die uns kein Geld abzwacken möchte. Und da könnt ihr euch den anhören. Ihr könnt ihn auch downloaden natürlich. Das macht das schont ein bisschen das Datenvolumen. Und dann haben wir auch noch eine Instagram-Page. Und da gucken wir mal, was wir da hochladen. Vielleicht haben wir das auch einfach nur, um Follower zu sammeln. Vielleicht haben wir es auch einfach nur, weil wir so hip und cool sein wollen. Ja. Wir haben auch eine Facebook-Seite. Ja. Die Links schicken wir euch genau. Dann. Wir können den Podcast aber auch erst hochladen, wenn das wirklich alles steht. Ja, natürlich. Genau. An sich, wir werden bestimmt ganz viel über unser Studium reden. Wir gucken uns immer so verschiedene Dinge raus. Vielleicht machen wir auch mal irgendwie eine Vorlesungsrunde oder was vielleicht auch ganz cool wäre, irgendwie so ein Impro-Zeugs oder so. Geschichten erzählen, genau. Oh ja, Impro-Geschichten. Ja, das jeder sagt immer nur ein Wort und dann abwechselnd. Ja, genau, wir beenden. Seitig. ja, das war nicht geübt vorher. Wenn ihr wirklich, harsche Kritik habt, irgendwie sagt euch, oh nee, das kann ich mir nicht nochmal geben. Dann ist uns das egal. Schreibt uns das lieber nicht. wir interessieren uns nicht für Kritik. Nein, also wenn ihr... Aber dann auch wirklich Sandwich-Methode benutzen. Also erst was Positives, dann das Negative ein bisschen und dann wieder was Positives, damit wir nicht traurig sind. Genau, also nutzt da bitte auch gute Evaluationsmethoden. Ja. Nicht einfach nur einen Daumen runter. Genau. Das fänden wir cooler. Wir machen einfach keine Daumen. Wir machen einfach keine Daumen. Ja. Wenn ihr einen Daumen runter geben wollt, müsst ihr uns den schicken. Ja. Bild. Schickt uns ein Bild von eurem herunterzeigenden Daumen. Genau. Wenn ihr Themenvorschläge habt, entweder bei Tumblr in die Kommentare oder ihr schreibt uns auf Facebook, Instagram oder ihr schreibt uns eine Mail. Oder ihr schreibt uns bei WhatsApp. Falls ihr wirklich aus Versehen irgendwie nur bei einem Freund gerade mitgehört habt, unsere Tumblr-Adresse heißt diegroßepause.tumblr.com. Alles klein, alles zusammen und groß mit SZ, da ist natürlich dann ein Doppel-S draus geworden. Genau. Die Pause, die neigt sich dem Ende. Wir als Pausenaufsicht müssen natürlich jetzt auch dafür sorgen, dass praktisch das Ende der Pause ordnungsgemäß abläuft. Alle vernünftig wieder in die Klassenräume gehen. Dass sich Torben und Jason aufhören zu schlagen. und dass sie alle wieder in ihre Klassenräume kommen. Wir hoffen natürlich, dass euch diese erste Folge, diese nennen wir sie mal 1.5. weil wir schon viele Anläufe hatten heute. dass sie euch wirklich gefallen hat, dass ihr jetzt auch nicht denkt, oh mein Gott, nicht noch eine zweite Folge. Und dass ihr nicht die Straßenseite wechselt, wenn ihr uns das nächste Mal seht, genau. Falls ihr uns kennt. Ja, genau. Falls ihr irgendwie unsere Stimmen in den Straßen vernehmt, dann oder im Seminar einfach, dass ihr euch sagt, Also noch stehen wir für Autogramme aber zur Verfügung. Ja. Für Selfies. Aber auch wirklich entweder nur mit Buntstiften. Oder Wachsmaler. Oh, ja. Genau. Alles andere wird nicht akzeptiert. Ja, definitiv. Dann hoffen wir, dass wir euch emsige Zuhörer mal in einem Seminar treffen oder im Studentenkeller. Oder im Park. Oder im Park. Wir gucken mal, wann die nächste Folge kommt. Ne? Wir gucken, wir sagen euch rechtzeitig Bescheid. Wir sagen euch rechtzeitig Bescheid, macht euch gar keine Sorgen. Oder wir verpacken das einfach, wir machen das wie so ein Geschenk. Ganz überraschend kommt das dann. Irgendwie so einfach auch mal mitten in der Nacht. gucken wir mal. Oder so. Okay, ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Macht was Schönes, wo auch immer ihr gerade seid. Und wir sehen uns bald. Tschüssi. Tschüss.